kennst hier jeden, hast auch immer richtig Spaß. Letzte Nacht ereignete sich gegen 23.45 Uhr am Ortseingang Wernigerode ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 19-jähriger Fahrer eines Kleinwagens stieß vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit aus Wernigerode kommend gegen eine Verkehrsinsel. Das Fahrzeug wurde hierbei in die Luft geschleudert, drehte sich und flog mit dem Dach voran gegen einen Baum. Alle Insassen mussten aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die 16-jährige Beifahrerin erlag nach dem Unfall an schweren Verletzungen. Drei 17 Jahre alte Jugendliche sind in der Nähe von Delmenhorst in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Die vier Jugendlichen, zwei Frauen, zwei Männer, waren laut Polizei mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Wagen fing sofort Feuer und brannte komplett aus. Ich kenne alle Wege, die uns nach Hause führen.